meist zu früh. Zu Stars gemacht, mal tief betrübt. Melancholie, mal halb verrückt. Buddy Holly wurde 23 Jahre alt, Janis Joplin 27 und James Dean wurde 24 Jahre alt. Marilyn, Brian, Elvis, Jim, John und all die anderen, wir werden euch nie vergessen. Berühmt in alle Ewigkeit und auf der ganzen Welt. Als Rocky Dole, als Bühnenstar, als großer Leinwandheld. Sie spielten mit dem Feuer und kamen darin um. Was ist der Sinn?